Die Heimatbesucher-Gruppe der koreanischen Hochschule des Generalverbandes der Japan-Koreaner unter Leitung von Yang Hun legte am 7. Juli an den Bronzestatuen der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansu de Blumenstrauße nieder und verbeugte sich davor. Sie traf an dem Tag mit einer Maschine in Pyongyang ein.